nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Now she don't mess around. is Marabou. Maximum Power. Radio Marabou. Wurde eben ständig gesungen von Power Patti Smith auf DD64. Seid ihr bereit oder nicht? Ja! Jugendradio. Marabu. Marabu Retrocard. I got a little red rooster. Too lazy to crow for day. I got a little red rooster. Too lazy to crow for day. He keeps everything in the barnyard upset in every way. Dogs begin to bark. The hounds begin to howl. The dogs begin to bark. The hounds begin to howl. Watch out, all you kinfolk. My little red rooster's on the prowl. I tell you that he keeps all the hens fighting among themselves. Keeps all the hens fighting among themselves. He don't want no hens. in the barnyard, laying eggs for nobody else. Send him home. Said if you see my red rooster, send him home. I had no peace in the barnyard since my red rooster been gone. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Fünf.

Und da sagt mal jemand, der Rock'n'Roll ist tot. Savior, die Black Peaks. Davor Block Party, Sam Cooke mit Little Red Rooster. Das war mal ein Hit für die Stones. Und die Stones mit dem Soul-Klassiker Harlem Shuffle in ihrer 80er-Jahre-Fassung. White Denim, Cage the Elephant, Twilight Set und die Pudis. Gleich gibt es mehr von ihnen. 2016, the Marabou keeps on flying. Rund um die Uhr, Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Marabu Pure. Mehr Musik in unseren Musikmonaten. Falkenberg. Hallo, hier ist Falkenberg und ihr hört den Falkenberg-Monat auf Radio Marabu. Was würdest du tun, wenn dein Land ein Krieg wäre? Falkenberg. Falkenberg Monat im März. Aus der Online-Mainstream-Presse. IFO-Institut. Flüchtlinge beleben laut Wirtschaftsforschern Konjunktur. Die Ausgaben für Flüchtlinge wirken fast wie ein Konjunkturprogramm, sagen Wirtschaftsforscher. Die Bedingungen für die deutsche Wirtschaft seien grundsätzlich positiv. Sauerland. 72 Jahre alte Priesterstalkerin erneut vor Gericht. Seit Jahren verfolgt eine Seniorin einen katholischen Pfarrer. Sie belästigt ihn auch sexuell. Ein Kontaktverbot und eine Therapie halfen der Frau nicht. Erneut landete sie vor Gericht. Lord Litters Magic Music Box produziert für Radio Marabu. Radiomarabu.de. Marabu on Demand. Täglich zum Hören und Laden auf www.radiomarabu.de. Montag, auch Altes und Neues aus Deutschlands Osten steht auf dem wöchentlichen Programm Berlin Berlin mit Gunther Telwig. Jetzt auch in Grau. Berlin, Berlin. Alte und neue Musik aus Deutschlands Osten. 2016. Mit Quaster und Bimbo spreche ich gleich zum Ende der Pudis. Und Bimbo stellt sich jetzt erstmal vor. Hier spricht der wahrscheinlich letzte Bassist der Kapelle Die Pudis, Peter Bimbo Rasim. Jetzt lass mich mal überlegen, was ich überhaupt schon so im Leben gemacht habe. Da war zum Beispiel unmittelbar davor die Mitwirkung bei IC Falkenberg, der Veronika Fischer Band, auch im Jazz tätig gewesen bei Herrn Fischer, Günther Fischer. Was hatten wir noch? Ach ja, 1991 bei City, die Kapelle City zusammen mit dem hervorragenden Trommler Ingo Politz bespielt. Was hatten wir noch so alles? Hansi Biebel, vielleicht kennt den auch noch jemand. Gitarrist. Davor wiederum dazu eine sehr damals zukunftsorientierte Kapelle, die aber von derselben ganz schnell eingeholt wurde. Was hatte ich davor gemacht? Achso, Herrn Frank Schöbel durfte ich auch begleiten. 3-4 Jahre, 86 bis zur Wende. Dann die längste Zeit davor, also längste Mitwirkungszeit vor den Pudis, war bei Sternmeisen von 79 bis 86. Und dann nicht zu vergessen, du hast auf meiner Soloplatte 1987 schon mitgespielt. Richtig. Und wir hatten schon, also vor meiner Mitwirkung in der großen Kapelle, auch schon einige Zusammenkünfte. Richtig. Musikalischer und rein geselliger Art. Bimbo kam in den 90er Jahren zur Band. Das hier ist der erste Hit aus den frühen 70ern. Türen öffnen sich zur Stadt. Radio Marabu präsentiert die Pudis. Das ist das letzte Pudis-Interview, weil die letzte Tournee. Wie fühlt ihr euch an? Was geht euch durch den Kopf? Quaster ist an meiner Seite und auch Peter Bimbo, der erst nach der Wende zu den Pudis gekommen ist. Und den frage ich jetzt einfach mal, weil Quaster hat sich dazu im Solo-Interview schon geäußert. Naja, ich denke mal, das ist ein Irrtum. Aber es kommt Reunion. Aber Quaster hat gesagt, das ist tatsächlich so. Mein Gefühl dazu? Ja, so ein bisschen Wehmut oder so? Ja, ein Ja und ein Nein und ein gemischtes und alles wird darüber hinaus gut werden. Als Radiomoderator habe ich aber ein bisschen Wehmut, weil mit euch, nicht nur mit euch selbst, aber auch mit vielen anderen, eine Generation im Prinzip abtritt, die die Möglichkeit hatte, eine Jahrzehnte umfassende Karriere vorzulegen. Und auch Millionen Menschen zu begeistern. Und jede neue Musikergeneration, das ist meine Erfahrung, ich mache es nun auch schon seit 30 Jahren, wird vor allem kleiner und zersplitterter. Und ist euch diese besondere Stellung bewusst? Seid ihr da dankbar für? Ja, dankbar. Ja. Ja, du stellst ja Fragen. Also ich für meinen Teil muss sagen, dass ich im Prinzip jetzt im Moment diese Wehmut und alles, was damit zusammenhängt, noch nicht aufbringen kann, weil wir jetzt momentan so weit von im Stress sind und Mucken an der Zahl haben und unterwegs sind und zusehen müssen, dass wir gesund bleiben und das noch alle durchziehen. Und wir gehen nämlich zum Sport zusammen in letzter Zeit. Genau. Du hast früher mal Tischtennis gemacht. Ja, ja, und halten uns fit, wollte ich noch sagen. Ja, damit wir dieses Jahr noch im Prinzip sehr toll über die Runden kriegen und dass das alles noch funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Und dann kann man wahrscheinlich, frag mal bei den letzten Konzerten dann, wenn wir ganz zum Schluss dann angelangt sind, dass man wirklich dann sagt, so jetzt, dass wenn ein das so runterfällt und die Tränen auf dem frisch rasierten Face brennen. Ja, genau. Machen wir dann noch ein Telefoninterview dazu? Dann fragen wir nochmal nach, aber jetzt im Moment haben wir so viel zu tun und sind so weit von eingespannt, dass wir uns so weit das ja nicht leisten können, jetzt darüber nachzudenken. Peter, du bist ja nach der Wende zu den Pudis gekommen, später nicht von Anfang an dabei. Was hat die Band damals bedeutet? Die Band hat damals bedeutet für mich eine gestandene, professionelle Band, die über alle Zeiten hinaus ich komme jetzt leider nicht auf das Wort, ich habe heute gestern zu viel Alkohol getrunken, glaube ich. Wie nennt es? Existenzberechtigung. Eine zutiefst begründete Existenzberechtigung hat und ich mich darüber sehr gefreut habe, auch ein paar Jährchen mitwirken zu dürfen. Hast du schon Pläne für die Zeit nach den Pudis? Ich habe verschiedene Richtung, in die ich denke. Die eine ist die musiktherapeutische, als Musiktherapeut eben. Die nächste wäre, dass ich dran denke, vielleicht so ein bisschen was zu versuchen, mit spaßiger und funkiger Musik irgendwie mir was auszudenken. Aber auch dazu habe ich jetzt im Moment wenig Zeit, also das auf den Punkt zu bringen. Es besteht also nur der Gedanke, die Idee, vielleicht was draus zu machen. Darüber hinaus haben Quaster und ich wir uns schon geeinigt, weiter zusammen ein Projekt bestreiten zu wollen, unter natürlich seiner Leitung und meiner fruchtbaren Mitarbeit. Sehr gut. Ich habe vor kurzem Kraftklub interviewt und habe sie zu den Pudis gefragt. Jetzt frage ich euch mal zu Kraftklub. Schon zur Kenntnis genommen? Na, schon lange. Allerdings muss ich gestehen, es ist dadurch zustande gekommen, mich damit zu befassen, weil meine Tochter Steffi, die jetzt 23 ist, auf die Band tierisch abfuhr, einst. Inzwischen macht sie E-Musik. Jetzt sind sie Mainstream, ne? Ja. Und dadurch bin ich drauf gekommen und mir die auch mal reinzuziehen und finde es spitzenmäßig, was die Jungs da machen. Ja, da habe ich noch. Die neueste Scheibe noch nicht, vielleicht kann die mir jemand zuschicken. Das kann ich machen. Ist zumindest ein sehr guter Song drauf. Schöner Tag. Aber nochmal zurück zu den Pudis. Wir wollten ja eigentlich über die Pudis sprechen. Quaster hatte ich schon gefragt. Dich frage ich jetzt auch nochmal. Hast du so ein ganz besonderes Pudis-Erlebnis aus deiner langjährigen Mitarbeit? Ja, Bad Minden, ne? Vielleicht. Er meinte natürlich anders. Pudis Erlebnis ist sehr spektakulär gewesen. Bimbos Pudis Erlebnis. Das war ein spektakuläres Erlebnis. Insofern, ich habe. Ja, wir hatten auch ein bisschen gefeiert vorher. Die Feier ging bis nach Mitternacht. Und irgendwas musste noch passieren. Und dann stand da irgendwie ein Feuerlöscher im Weg. Der wurde eingesetzt, um die noch restlichen Azubis zu vertreiben vom Flur des Hotels. Und 163 sprach dann auch der Rauchmelder an. Was zur Folge hatte wiederum, dass zwei Löschzüge vorfuhren mit Tohu Wabohu und das Hotelkopf stand nachts um zwei. Und ich dann versucht habe, da irgendwie die Alarmanlage auszuschalten und dann erst rein mit manuellen Möglichkeiten, die mir so zur Verfügung standen, so diese Dinger da abzudichten, die Hörner, die da lauthals fiebten. Und bis ich dann zusammen mit dem Hotelbesitzer dann auch die Zentrale der Alarmanlage gefunden habe, die wir dann kurzerhand ausschalten konnten, aber in dem Moment kam auch schon die Feuerwehr. Wir haben uns dann fragend angeguckt, wer könnte das nun hier überhaupt ausgelöst haben? Und ich habe mir dann nächsten Morgen nach dem Frühstück dann überlegt, zu meiner Tat zu stehen und habe ca. 2 Gagen dann überweisen dürfen. Vergesst Kraftklub, das ist Punk. Das ist der wahre Punk. Dein Lieblingssong von den Pudis, den will ich jetzt spielen. Lieblingssong? Ich habe mehrere Lieblingssongs. Ja klar, gehört auf jeden Fall Alt wie ein Baum dazu, schon weil meine Mutter drauf steht. Aber ich spiele ganz gerne Wood will nicht sterben. Das können wir jetzt spielen. Danach spielen wir einen Lieblingssong von mir. Das muss nämlich einer von Dazu sein. Ich war in den 80er Jahren großer Dazu-Fan, habe sogar eure erste Platte als Kassette noch gekauft. Der wird jetzt auch rauschen, weil den spielen wir von Kassette dann richtig ein. Was ist deine Erinnerung, eine Erinnerung an Dazu, frage ich jetzt einfach nochmal. Wird es die Band nochmal geben? Sicher nicht, oder? Die Band wird es mit Sicherheit nicht nochmal geben. Schon, weil zwei damals beteiligte Musiker, zum Beispiel Rainer Oleak, ein Studio hat, ein eigenes Studio, Ingo ein eigenes Studio hat, die haben also überhaupt keine Zeit, irgendwie an ein Bandprojekt zu denken. Eins zu produzieren vielleicht, auf einer ähnlichen Idee basierend, wäre nicht unmöglich. Aber die Sängerinnen sind, eine fehlt ja mittlerweile schon, die andere weiß ich jetzt ja nicht, was sie macht. Die dritte ist auch weg. Greifswald, glaube ich. Die dritte ist in Greifswald wieder, ja. Zumindest war jetzt unser neuester Stand. Mit Herrn Putensen, ja, mit dem Klavierträger, ja. Ist sie unterwegs, das finde ich gut, ja, passt. Gut, was wollen wir von Dazu spielen? Mein Lieblingslied war Kinderland. Spielen wir das noch zum Schluss? Soll ich nicht genehmigen? Dann nehmen wir was anderes. 5 Minuten still. Ja, das ist natürlich auch gut. Blau blüht der Enzian, hat sie gesagt. Wer? Blau? Gut. Blau, verstanden. Genau. 5 Minuten still beendet dann auch diese Sendung, für die ich doch hier zu danken habe. sterben, meine Wut. Will nicht sterben, meine Wut. Stirbt nicht. Deinen Hass rammst du wie ein Stein in ihn hinein. Rammstein. Hast ihn verfolgt. We'll be right back. zu. Das war's von mir. Nun noch. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. Cause I got it. Ooh, I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. Cause I got it. Ooh, I'll never be like you. How do I make you wanna stay? Hate sleeping on my own, missing the way you taste. Now I'm fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. Stop looking at me with those eyes, like I could disappear and you wouldn't care why. Now I'm fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. Cause I got it. Ooh, I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. Cause I got it. Ooh, I'll never be like you. I'm falling on my knees, forgive me, I'm a fucking fool. I'm begging, darling, please absolve me of my sins for you. Oh, I'm falling on my knees, forgive me, I'm a fucking fool. I'm begging, darling, please absolve me.